Seit 2001 zeichnet das Grimme-Institut auch Internetangebote aus. Heute Abend sind in Köln wieder einmal die Grimme Online Awards verliehen worden und für Fazit ist mein Kollege Jörg Schieb vor Ort gewesen. Herr Schieb, es gibt ja keinen Hauptpreis, sondern es gibt drei Kategorien, also einmal Info, dann Wissen und Bildung und drittens Kultur und Unterhaltung. Da sind insgesamt 8 Internetangebote ausgezeichnet worden. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen durchgehen. Also das ZDF Parlameter ist in der Kategorie Info ausgezeichnet worden. Was ist das für ein Angebot? Genau, parlameter.zdf.de ist ein Angebot, das sehr clever ausgedacht ist. Und zwar kann man sich da anschauen, wie jeder einzelne Bundestagsabgeordnete in jeder einzelnen Sitzung abgestimmt hat. Man kann also genau schauen, war er überhaupt anwesend an einer bestimmten Abstimmung und wie hat er abgestimmt oder hat er sich enthalten. Darüber hinaus kann man genau sehen, wie die einzelnen Fraktionen, also die einzelnen vertretenen Fraktionen im Bundestag abgestimmt haben bei den einzelnen Abstimmungen. Und man kann auch Hintergrundinformationen über jeden einzelnen Abgeordneten sehen. Es ist sehr schön visualisiert. Man kann also sehen, was hat er für Nebenbeschäftigungen, ist er verheiratet oder nicht, weil das können ja alles Dinge sein, die entscheidend sein können für ein Abstimmverhalten. Das ist also eine wunderbare Informationsquelle, wo man sich als Wähler informieren kann, wie der einzelne Abgeordnete, mein Abgeordneter aus meinem Wahlbezirk abgestimmt hat. Und dieses Angebot hat heute einen Preis bekommen. Also ZDF Parlameter mit Grimme Online Award. Für Kultur und Unterhaltung bekommt die Krimi Couch einen Award. Worum geht's da? Ja, Krimi Couch ist auch ein sehr schönes Angebot von einigen Leuten auf die Beine gestellt, die sehr gerne Krimis lesen, kann man nicht anders sagen. Jedes Jahr kommen über 800 neue Krimis auf den Markt. Nicht alle werden in den Feuilletons besprochen. In der Regel werden sogar nur die allerwenigsten in den Feuilletons besprochen. Und deswegen ist dieses Angebot entstanden. Da geht es darum, dass man sich also schlau machen kann. Welche Neuerscheinungen gibt es denn? Welche Genres gibt es? Was haben die einzelnen Autoren an neuen Romanen auf den Weg gebracht? Und da gibt es auch ein paar sehr schöne Ideen. Zum Beispiel Dr. Watson, das ist eine Art Online-Berater, ein interaktiver Krimi-Berater, der stellt ein paar Fragen, zum Beispiel, wo soll der Krimi spielen, welches Genre soll er haben, soll der Kommissar ein Mann oder eine Frau sein, etc. pp. Und diese Fragen beantwortet man und dann kommt am Ende eine schöne Empfehlungsliste raus. Man kann also sehen, welche Krimis für den eigenen Geschmack oder wenn man jemanden beschenken möchte, für den zu Beschenkenden, den in Frage kommt. Also auch dieses Angebot gibt es seit kurzer Zeit und hat hier einen Preis abgeräumt. Und für Wissen und Bildung, da ist mir besonders ins Auge gefallen das Design-Tagebuch. Was ist das? Ja, das Design-Tagebuch, auch wieder von jemandem gemacht, der gar keinen kommerziellen Hintergrund damit verbindet, sondern einfach ein Design-Liebhaber, ein typischer Designer, der sich einfach gesagt hat, ich möchte über mein Lieblingsthema bloggen, das heißt also einfach schreiben und mich unterhalten mit anderen Leuten, die sich auch für das Thema Design interessieren. Und das Design-Tagebuch, das beobachtet sehr genau, wie das Design, die Logos vor allem von einzelnen Firmen sich im Laufe der Zeit verändert. Die beobachten das und wenn so eine Veränderung stattfindet, dann kann man im Design-Tagebuch diese Veränderung sehen. Das wird genau analysiert von Experten, das heißt von Fachleuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit Design zu beschäftigen, was sich verändert hat, ob es da irgendwelche Modetrends gibt, irgendwelche Entwicklungen, die vielleicht darüber hinaus interessant sein können. Und das diskutieren dann einfach diese Design-Liebhaber. Übrigens nicht nur Profi-Designer, sondern dieses Blog wird von ganz vielen Leuten gelesen und auch mitdiskutiert, die einfach am Design Spaß haben. Sehr lebendiges Blog und auch was fürs Auge. Wenn man sich das ganze Angebot mal so anguckt, dann hat man den Eindruck, dass das ein ziemlich bunter Gemischtwarenladen der Interessen ist. Also eben gerade nicht nur speziell netzaffine Interessen oder Tätigkeiten. Ist das auch Ihr Eindruck gewesen? Absolut. Es gibt ein Trend, nämlich dass es keinen Trend gibt und das ist eine ganz breite Palette an Angeboten von einzelnen Blog-Angeboten, die wirklich einzelne Personen machen, ohne großen Aufwand, einfach nur, weil sie Spaß haben, bis zu Webseiten, die im großen Stil mit sehr viel großen Budgets hergestellt werden, wie zum Beispiel das Parlameter vom ZDF, das sicher relativ viel Geld gekostet hat, aber auch zum Beispiel ein Online-Radio-Angebot, Byte FM heißt das, ein Online-Radio, das 24 Stunden am Tag sendet und über 100 Freiwillige hat, die jeden Tag da Programm einspeisen. Also da ist quasi alles dabei, für jeden Geschmack was dabei und es hat überhaupt nicht jedes einzelne Angebot was mit Internet- oder Computerthemen zu tun. Also da ist die ganze breite Palette abgedeckt, von hochprofessionell gemacht bis eben nur ein liebevolles kleines Angebot und das macht den Grimme Online Award auch so ein bisschen aus, dass man darauf achtet, was ist Qualität, welche Webseiten sind einfach herausragend von der Idee, von der Umsetzung und vielleicht hier und da auch gesellschaftlich und die werden dann ausgezeichnet. Jörg Schieb über die heutige Verleihung der Grimme Online Awards. Dankeschön fürs Gespräch. Danke auch. Tschüss.